Es ist 21 Uhr. Auf NDR 1 steht nun der Schlüsselsatz auf dem Programm. Ein Hörspiel von Ludwig Ashkenazi. Tja, also meine Damen und Herren, damit wäre die Sache geklärt. Morgen um 10 Leseprobe in diesem schönen Zimmer mit den drei brosenen Reliefs aus dem Theaterleben. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Fräulein... Kramer. Ja, Fräulein Kramer? Ich finde meine Rolle nicht. Es gibt keine zweite Hausdame in dem Stück. Aber natürlich, Fräulein Kramer, gibt es eine zweite Hausdame in diesem schönen Stück. Ich habe es nicht gefunden. Moment mal, ich muss es geben. Zweite Hausdame. Hier, Seite 43, bitte. Zweite Hausdame. Kommt herein und geht durchs Zimmer. Aber das ist doch keine Rolle. Naja, aber sie sagt auch etwas, Fräulein Kramer. Etwas ganz Wichtiges. Nicht alles steht in diesem Manuskript, was ich vorhabe. Ach so. Also, die zweite Hausdame kommt herein, Fräulein Kramer, schaut alle an und sagt, etwas schwül heute. Nicht wahr? Sagt sie. Kommen Sie, schreiben Sie auf, Fräulein Kramer. Hier ist mein schöner grüner Kugelschreiber. Oh, vielen Dank. Also, etwas schwül. Ja, wir kennen uns noch nicht, Fräulein Kramer. Aber Ihr Blick ist so durchdringend, dass... Oh. Na, ist das denn nicht so ein Satz in so einer Situation? Ja, natürlich, aber... Fräulein Kramer, das ist ein Schlüsselsatz. Ja. Ja, also bis morgen, meine Damen und Herren, ja? Wissen Sie, Fräulein Kramer, dieser Satz ist in gewissem Sinne ein symbolischer Satz, verstehen Sie? Und was ist dabei wichtig? Ja, ich würde sagen... Der Gang durchs Zimmer. Ja. Wie alt sind Sie, Fräulein Kramer, wenn das kein Geheimnis ist? Ich werde 19. Und es ist kein Geheimnis. Ein herrliches Alter. Fräulein Kramer, Sie waren doch hervorragend auf der Schauspielschule. Oh, nicht? Ich bitte Sie, ich war nicht gerade schlecht. Nehmen Sie das Manuskript mit, Fräulein Kramer. Sie brauchen es. Natürlich. Und ich brauche einen Kugelschreiber. Oh. Ja, also bis morgen. Tschüss, macht's gut. Man... kann ich gleich die Welt einreißen? Das wollen Sie doch, ne? Ja. Vergessen Sie nicht, meine Liebe, dass der Satz in ein minutenlanges Schweigen fällt. Ja. Und ein gut ausgesprochener Satz, Fräulein Kramer, kann manchmal mehr bedeuten als ein Monolog. Ja. Und der Gang dazu? Ja. Sie haben einen schönen Gang, Fräulein Kramer. Das ist für die Sache wichtig. Ja? Ja, unterschätzen Sie das nicht. Das ist sehr wichtig. Ja. Dann bis morgen, Fräulein Kramer. Bis morgen, Herr Intendant Vollbecher. Ein schwüler Tag, ein schwüler Tag. Wer fühlet, wie wühlet der Schmerz mir im Gebein? Ach, so ein schwüler Tag. Die Treppe schraubt sich ins Unendliche. Und was erwartet uns oben? Ein möbliertes Zimmer und ein hartes Bett. Oh, du mein Mädchenbett, du Truhe meiner Träume. Ja, was erwartet mich oben? Frau Linsenmeier, die Giftmischerin. Warum verschont sie mich bis jetzt? Was erwartet sie? Mein Testament? Oh, nein, nein, Frau Linsenmeier. Alles, was ich habe, meinen Ring und meine Perlenkette und das Nadelkissen meiner Mutter, gehört dem Bankkaufmann Robert, der mich so feige verlassen hat. Ja, Robert, dir hinterlasse ich alles. Alles. Es ist so schwül heute. So schwül. So schwül. Oh. Oh. Ende von Annas Haustheater. Für mich, Frau Linsenmeier? Nein, Fräulein Kramer. Kein Anruf? Nein. Gott sei Dank. Ich bin so müde. Ich habe noch nie im fünften Stock gewohnt. Ach, wenn ein Anruf für mich kommt, ich bin nicht zu sprechen. Wieso denn nicht? Es beginnt eine schwierige Zeit, Frau Linsenmeier. Ich muss meine Rolle lernen. Wollen Sie was essen? Nein, danke. Essen Sie doch etwas. Oh. Eine Geflügelsuppe, eine gute, Fräulein Kramer. Essen macht träge, Frau Linsenmeier. Ist die Rolle schön? Ja, ja. Aber nicht einfach. Nein, nicht einfach. Sie werden schon Glück haben. Also, ich bin für niemand zu sprechen, Frau Linsenmeier. Wieder nicht gelungen. Geflügelsuppe. Aber wie lange kann ich mich wehren? Etwas schwül heute, nicht wahr? Etwas schwül heute. Oder? Oder? Etwas schwül heute, finden Sie nicht, meine Damen und Herren? Oh, mein Zauberspiegel, wie sehe ich denn heute aus? Ich führe dir meinen Gang vor, Zauberspiegel, er ist wunderschön. Selbst der große Superintendant Maestro Vollbecher hat es persönlich bestätigt. Ja, ja. Werbung. Meine Damen und Herren, die hoffnungsvolle Nachwuchsschauspielerin Anna Kramer gurgelte soeben. Sie hat einen schönen Gang. Auch ihr Gurgeln ist schön. Gurgeln auch Sie, wenn es schwül ist. Das war die Werbesendung der städtischen Wasserversorgung. Dong! Ein richtig ausgesprochener Satz, meine Damen und Herren, kann manchmal mehr bedeuten als ein Monolog. Was bedeutet schon ein Monolog? Monolog der zweiten Hausdame. Ein schwüler Sturm heute. Und mein Gatte kommt nicht nach Hause. Zum Donnerwetter, wo bleibt mein Konrad? Ich höre eine Kutsche. Bist du es, Konrad? Hey, Konrad! Hey! Er fährt weiter. Ich weiß, wohin du fährst. Mein geliebter Gatte, zu der dicken Gärtnerin Linsenmeier, die hat einen schönen Gang, nicht wahr? Und Busen wie zwei Melonen. Aber du wirst nur ihre kalte Leiche finden. Wie hat Ihnen meine Geflügelsuppe geschmeckt, Frau Giftmischerin Linsenmeier? Die Suppe war in der Hölle gemixt. Frau Linsenmeier, sind Sie da? Ach, könnte ich bitte mal telefonieren? Ja, aber natürlich, bitteschön. Danke. Einigermaßen geklappt. Wie? Ja, man kann schon was draus machen. Selbstverständlich. Es braucht schon die ganzen Menschen, weißt du. Die Frage ist natürlich, welche Richtung man einschlägt. Wie man die Relationen sieht, verstehst du? Was gibt's denn heute bei euch? Rohrnudeln? Ach, schön. Sag mal, Mama, hat sich der Robert gemeldet? Wohin fährt er? Zu mir? Er liebt mich? Oh, Mama, er nimmt mir das Schöpferische, verstehst du? Was möchtest du? Ah, der erste Satz. Also gut, ich sag ihn dir. Einen Moment. Etwas schwül heute, nicht wahr, meine Herrschaften? Ja, es ist schon aufregend. Also gut, iss deine Rohrnudeln, mach dir keine Sorgen. Oh, Mama, du könntest du mir 55 Mark schicken? Ich bekomme die Gage erst in einem Monat, weißt du? Ja, gut. Okay. Danke, Mama. Tschüss. Oh, wie schwül, oh, wie schwül, oh, wie schwül ist es heut. Oh, wie schwül, oh, wie schwül, oh, wie schwül ist es heut. Es ist so schwül. Etwas schwül heute, nicht wahr? Was schaut ihr mich so an? Ihr alle. Ich weiß, warum ihr da seid. Ich komme vom Friedhof. Der Alfred ist tot. Es gibt keine Geflügelsuppe heute. Nein. Es gibt keine Suppe heute. Nie wieder. Für euch. Keine Suppe. Keinen Kompromiss. Entweder oder. Männer sind keine Menschen. Und ihr Zuhälter besonders. Ja, der Alfred ist tot. Schaut, der Wald hinter dem Friedhof brennt. Und an solchen schwülen Tagen brennt das alte Holz besonders gut. Auch seine Villa liegt in Schutt und Asche. Seine englischen Anzüge von Richards habe ich der Altkleidersammlung gespendet. Ja, meine Herren, der schwüle Spaß ist aus. Bitte? Ich mache keine Ansprüche geltend. Ich habe 2 Semmeln, 1,5 Liter Milch und eine Schiffskarte nach Südafrika. Also diese Treppen, Frau Lenzenmeier. Was wollen Sie? Für das Geld? Oh, ich bin heute so schwach. Kann ich nicht doch die Geflügelsuppe haben? Aber selbstverständlich, Fräulein Anna. Das Leben ist doch schön, Frau Lenzenmeier. War ein Anruf für mich? Nein. Nichts? Ach, könnte ich bitte mal eben telefonieren, bevor die Suppe fertig ist? Ja, bitte, Fräulein Anna. Dankeschön. Vollbecher sprechen? Danke. Herr Vollbecher? Entschuldigen Sie, hier ist Anna Kramer. Wie? Ja, ja, die Neue. Ich stecke im Moment mitten in der Arbeit. Da kam mir eine Idee. Eine Idee, ja. Es geht um den Satz, etwas schwül heute, nicht wahr? Ja, ja, um diesen Schlüsselsatz. Also, mir klingt dieser Satz zu definitiv, wissen Sie? Vielleicht sollte ich noch einen oder zwei oder maximal 3 Sätze sagen, die das Ganze etwas vertiefen. Ich meine, es geht doch um eine gewisse Klarheit. Um Klarheit, ja. Ja, zum Beispiel, ich sage, etwas schwül heute, nicht wahr? Und dann empfinden Sie es nicht so, meine Herrschaften. Ich sage es dann viel leiser und mit innerer Distanz, fast traurig. Und dabei schaue ich lange die Gesellschaft an und dann sage ich eventuell, ich bin heute so schwach. Und danach richtet sich dann der Abgang. Wie? Was meinen Sie? Ah, an den Text halten. Ja. Aber ich halte mich doch an den Text. Es war ja nur ein Vorschlag. Sozusagen eine Anregung. Aha. Ja. Wie Sie meinen. Bis morgen also. Gut. Ja. Bis morgen. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Generalintendant. Wollen Sie in Ihrem Zimmer essen? Ja, ja, bitte. Danke, den Teller nehme ich schon selber. Vielen Dank. Etwas schwül heute. Oder empfinden Sie es anders, Herr Vollbecher? Ja, ja, es ist schwül und verhangen. Wir sprechen uns noch. I, Vollbecher. Voll. I, Knorrant. Fräulein Kramer? Ja? Besuch für Sie, Herr Groll. Oh, Wahnsinn. Ich lasse bitten. Robert, was führt dich her? Und mit 2 Koffern? Das sind ja riesige Koffer. Ja, das sind Schiffskoffer. Was hast du da alles drin? Anzüge. Anzüge und so und Theaterliteratur. Ach, Anzüge. Hm. So, so. Du bist so blass, Anna. Ja, Robert, ich stehe im Leben. Da fällt man eben ein bisschen vom Fleisch. Anna, ich habe mich versetzen lassen. In die hiesige Filiale der Holzhammer Bank. Das habe ich geschafft. Du. Setz dich, Robert. Nein, nicht zu mir aufs Bett. Doch, drüben. Liebling, ich setz mich doch immer aufs Bett. Das sind ja riesige Koffer, Robert. Ja, der größere ist ein Schiffskoffer. Und der kleine ist ein kleiner Schiffskoffer. Was ist bloß in diesen Riesendingern von Koffern? Anna, ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen. Als Mensch und als Bankkaufmann. Wegen dir. Alle Brücken, Anna. Was ist bloß in diesen Riesendingern von Koffern? Hauptsächlich Literatur, Anna. Und Anzüge. Ja, ich habe mir deinetwegen einen Smoking gekauft. Für Premieren und Matinees und Balparés und so weiter. Etwas schwül heute, nicht wahr? Robert, du musst verstehen, du kannst hier nicht wohnen. Jetzt, in dieser Phase. Anna, die telepathischen Kontakte zwischen Erde und Mond sind klar erwiesen. Nein. Doch, wirklich. Der Edgar Mitchell aus Apollo 14 hat es erst jetzt zugegeben. So. Mhm. Er konzentrierte sich zu bestimmten Zeiten auf Zahlengruppen und sein Kontaktmann war in Chicago. Na und? Anna, das ist Geschichte, Liebling. Ich muss jetzt allein bleiben. Ich muss mich finden, Robert. Ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen, Anna. Robert, ich bin in erster Linie Künstlerin. Die Frau muss dahinter zurücktreten. Du bist noch keine Frau, Anna. Aber vielleicht Künstlerin. Ja, vielleicht. Hoffentlich. Man muss auch eine Frau sein, um eine Rolle zu bewältigen, die einen Schlüsselsatz enthält. Aber das kann man einem Bankkaufmann nicht erklären. Anna? Du hast mich soeben sehr gekränkt. Die Wunde ist tief. Wieso? Ist dem Bankkaufmann eine Beleidigung? Robert, morgen ist die erste Probe. Und ich bin in meinem ersten Engagement. Belade mich in dieser Situation nicht mit Schuldgefühlen. Anna, ich will dich küssen. Du wirst mich nicht küssen. Setz dich nicht aufs Bett. Quetsch mir nicht meinen armen kleinen Busen. Ach, Anna. Anna, was ist mit dir? Ich bin Künstlerin, Robert. Du, Anna, vorgestern habe ich einen Artikel aus der Zeitung für dich ausgeschnitten. Ja? Es hieß, plötzlich kroch er über die Bühne und brüllte. In den kleinen Koffern ist jede Menge Theaterliteratur, Anna. Zum Beispiel die gesammelten Werke von Grillparzer. Warum meinst du denn, dass ich mit so vielen Koffern ankomme? Sogar mit einem Schiffskoffer. Wie heißt der Artikel? Der Artikel, ja, hier. Ich lese ihn dir vor. Große Aufregung im Stadttheater in B. Eine Theatervorstellung wurde abgebrochen. R.G., ein junger Schauspieler, der in der Rolle des Romeo seit Oktober 1967 Triumphe feierte, drehte am Sonntagabend durch. Plötzlich kroch er auf der Bühne herum, redete dauernd mit der Souffleuse und brüllte in den Zuschauerraum. Wir wussten nicht, ob das nun zum Stück gehört oder ob der Schauspieler spinnt, sagte eine Zuschauerin. R.G. wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo er weiter randalierte. Das ist... Soll ich weiterlesen? Da stehen noch sehr interessante Details. Was ist? Anna, was hast du denn? So eine Hinterhältigkeit. So eine Gemeinheit. Gib die Zeitung hier! Anna! Gestern hat sich in Erlangen ein Bankkaufmann aufgehängt. Bitte, ich käme nicht auf die Idee, dir sowas auszuschneiden. Von einem Devisenhändler war schließlich nichts anderes zu erwarten. Eine schöne Stadt hier. Enge Straßen, der Fluss. Anna, du bist ganz verändert. Ja, ich bin verändert. Gut, Anna, dann gehe ich eben. Aber der kleine Schiffskoffer mit der Theaterliteratur bleibt hier. Komm in einem Monat, Robert. In einem Monat? In einem Monat bin ich tot. Robert, ich bitte dich, mach keinen Unsinn. Den zweiten Koffer auch, Robert. Und vergiss nicht, dein Revolverblatt mitzunehmen. Ich rufe dich in einer Stunde an, Anna. Adieu. Du brichst doch unter der Last zusammen. Tja, vielleicht. Hoffentlich. Robert wartet auf dem Jupiter. Ich weiß, Jupiter ist ein gefährlicher Planet. Ich weiß, ohne meinen telepathischen Befehl kann er nicht weg. Und in 3 Minuten wird der Krater zugeschüttet. Und Robert kommt nie zurück. Ja, ich weiß, er ist ein genialer Physiker und ein idealer Gatte. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht den telepathischen Befehl auslösen. Es ist so schwül. Keine Telepotenz. Und der Linsenmeier ist weg. Seit 3 Tagen schon. Es ist zu spät. Es ist zu spät und zu schwül. Adieu, Robert. Du wirst zugeschüttet. Und der Ignorant, Superintendant Vollbecher, bleibt am Leben. Es beginnt zu dämmern. Robert, ich habe versagt. Und es gibt keine Briefe vom Jupiter. Oh, diese Schwüle wird unerträglich. Doing! Sie hörten Annas Haustheater. Ach, Frau Linsenmeier, haben Sie vielleicht eine trockene Semmel? Knäckebrot können Sie haben. Mit Sesam, Fräulein Anna. Ist der junge Mann von vorhin ein Kollege? Ach, nein, er hat mir nur einen Koffer mit theaterwissenschaftlichen Büchern gebracht. Hat er nichts für mich hinterlassen? Nein, der Herr hatte es sehr eilig. Die Herren haben es ja immer eilig. Haben Sie das gesagt, Frau Linsenmeier, dass Männer keine Menschen sind? Oder ist das ein Zitat? Das stammt von mir und ist Wahrheit. Merken Sie sich das als junges Mädchen? Ja. Wollen Sie nicht ein bisschen Butter zum Knäckebrot? Oh, nein, danke. Keine Butter. Belastet nur. Kann ich bitte telefonieren? Ja, natürlich. Telefonieren Sie nur. Ach, vielleicht telefoniere ich doch nicht. Fräulein Anna. Ja? Der Herr Schumann von der Tierhandlung will mir einen grauen Papagei aufschwatzen. Ach, im Ausverkauf. Ich muss Ihnen gestehen, der Vogel hat mich so angeschaut, als wollte er mir etwas sagen. Nein. Aber er spricht noch nicht. Mhm. Es wäre ja ganz günstig gewesen, weil Ausverkauf ist. Jetzt, wo ich so allein bin. Ich werde vielleicht doch telefonieren. Hallo, Herr Vollbecher? Ja, gut, ich warte. Hallo, hier ist Anna Kramer nochmal. Ich rufe Sie an, weil Sie über die Vertiefung sprachen. So einen interessanten Satz haben Sie gesagt. Sich ganz geben auf kleinstem Raum oder so ähnlich. Oh, einen Moment noch bitte, Herr Intendant. Ich wollte Ihnen nämlich noch den zweiten Satz sagen, den ich mir ausgedacht habe. Nein, nein, jetzt ist es ganz anders. Ich hätte das mit dem Schwül als zweiten Satz gebracht und zuvor gesagt, es ist gut, dass ihr alle da seid. Und dann sage ich noch einmal, gut. Erst anschließend verstehen Sie das Schwül und so weiter. Was sagen Sie? Na ja, ich mache es doch nicht für mich. Ich denke doch nur ans Publikum und an Sie, Herr Intendant Vollbecher. Was? Also, wie Sie meinen. Bitte. Voll ignorant, Vollbecher. Lieber Gott, der die Vögel im Himmel nicht verhungern lässt, mach die schöne Anna reich. Du hast ihr einen schönen Gang gegeben. Langt das? 7,90 Mark netto. Mal sehen, was man draußen in der Welt für 7,90 Mark bekommt, um noch schöner zu werden. Vollintendant, Vollidiot, Vollbecher. Wir müssen uns sprechen. Ich kauf mir einen neuen Lippenstift, dann werden wir uns sprechen. Oh. Wie schwül es heute ist. Ah, oh, wie schwül. Meine kleine zweite Hausdame. Kleine zweite Hausdame. Ein schöner Gang ist wesentlich. Aus den Aphorismen der Anna Kramer, Hofschauspielerin. Ein richtig ausgesprochener Satz kann manchmal mehr bedeuten als ein Monolog. Vollintendant, Vollbecher. Und noch ein Gebet. Liebes Christkind, mein Weihnachtswunsch. Ich will spielen, dass dir bekannte Mädchen Anna Kramer will Theater spielen. Was soll ich tun? Mein liebes Kind, kauf dir einen Lippenstift, zieh deinen besten Büstenhalter an und besuche den Herrn Vollignorant. Vollintendant, Vollbecher, ein schöner Gang dabei ist wesentlich. Amen. Frau Linsenmeier, ich muss in die Stadt. Wenn mich der Robert anrufen sollte, ich bin auf einer Besprechung. Wollen Sie einen Kaffee, Fräulein Kramer? Oh ja, gern, danke. Sie werden blasser und blasser. Tja, wissen Sie, ich hatte einen Menschen, der liebt mich. Vielleicht. Den habe ich zum Teufel geschickt. Und ich bin so traurig darüber. War das der mit den zwei Koffern? Ja. Entschuldigung. Ja. Die schönen Sonnentage sind vorbei. Oh, es ist so schwül heute. So schwül, so schwül. Also, Frau Linsenmeier, sollte jemand anrufen, dann bin ich nicht zu Hause. Ist gut, Fräulein Anna. Wiedersehen. Die zehrt an der Substanz. An der Substanz? Ja. Setzen Sie sich doch. Danke Ihnen. Ja, die Provinz macht alt. So. Mein Mann ist sehr intelligent. Gefällt er Ihnen? Gewissermaßen, ja, sicher. Sie haben ihn doch heute zweimal angerufen. Ich? Ach so, natürlich, ja. Herrn Vollbecher, ich telefoniert mit ihm, ja. Trinken Sie einen Bloody Mary Cocktail? Ja, warum nicht? Sie haben ihn sicher schon mit meinem Mann getrunken. Es ist nämlich sein Lieblingscocktail. Oh. Die Bloody Mary. Ja, ein bisschen Tomatensaft. Diese Tomatenkonserven werden auch immer schlechter, wissen Sie? Da bleiben die Mikroorganismen am Leben und dann wird die Dose auch durch Gasentwicklung aufgetrieben, sogenannte Bombage. Bombage? Ja. Ach, wissen Sie, wir lieben Frankreich, besonders die Provence. Ja, Bombage, schrecklich. Was man sich alles bieten lassen muss in dieser vergifteten Zeit. Wissen Sie, ich hatte nur eine Frage zu meiner Rolle, weil ich nämlich etwas pedantisch bin. Sie sind ja so aufgeregt, meine Liebe. Ja, Frau Vollbecher, ich weiß nicht, was mit mir ist. Vielleicht, weil es meine erste größere Rolle ist. Warum heißt dieser Cocktail Bloody Mary? Es war das Lieblingsgetränk der Maria Stuart. Ach, eine wundervolle Frau, nicht wahr? Ja, wundervolle Frau. Zum Wohl, Fräulein Kramer. Zum Wohl. Schau mir in die Augen, Mädchen. Bist du in ihn verliebt? In den Vollbecher? Ach, Sie brauchen sich vor mir nicht zu verstellen, mein Kind. Ich bin nicht eifersüchtig. Ja. Teuflisches Getränk, nicht wahr? Schläfrig, mein Kind. Schlafen Sie nicht gut? Wissen Sie, mein Kind, ich sitze fest im Sattel. Herr Vollbecher, ich muss Sie etwas fragen. Habe ich einen schönen Gang, Frau Vollbecher? Ja, aber warum nicht? Natürlich, sicher. Ja, wissen Sie, Und wer mit einem Künstler leben will, der darf nicht konventionell reagieren. Soll ich meinen Mann etwas ausrichten? Ich glaube nicht. Spielen Sie Charakter- oder Liebhaberrollen? Oh, ich bin noch nicht ganz festgelegt. Adieu, Frau Vollmecher. Ein teuflisches Getränk. Adieu, Frau Kramer. Es ist so schwül, es ist so schwül. Es ist so schwül, schwül. Es ist so schwül. Es ist so schwül, so es ist so schwül, schwül, schwül. Milord von Burley, oh, wie schwül es heute ist. Sie bringen mir das Stärkungsgläschen von Herrn Hausmedikus Vollbecher persönlich zubereitet? Ich frage Sie, Lord Burley, warum nennt mich Eure Hoheit Bloody Mary? Bitte trinken Sie, Eure Majestät. Sie brauchen viel Kraft vor höchsterer Hinrichtung. Oder vertrauen Sie dem Hofmedikus Vollbecher nicht. Ja. Trink, Bloody Mary. Trink mit mir ein Gläschen. Küss mich. Ja, ich habe dich vergiftet. Nein, nein, nein, nein. Der Hofmedikus Vollbecher weiß nichts. Der ist zu dumm für eine Hofintrige. Und nun noch vor deinem Tode das letzte Geheimnis. Nicht Lord Burley reicht dir den Giftbecher. Mein Name ist Alfred Lenzenmeier. So. Und jetzt stirb, meine Königin. Mit dir stirbt das letzte Geheimnis meines Lebens. Kann ich in letzter Minute Alfred zu dir sagen, mein Freund? Alfred. Ende von Annas Haustheater. Robert, was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet. Und warum? Ich möchte eine große Tasse Kaffee mit Milch, eine heiße, bei dir und Butterbrot mit Silberzwiebeln. Und hinlegen. Ja, wenn du meinst. Robert, warum ziehst du die Schultern hoch? Robert, ich habe keine Butter. Ich kann nur einer Sache dienen. Ich spiele dir nichts vor. Aber du verstehst mich nicht. Denn du willst mich nicht verstehen. Weil du ein Egozentriker bist und nur an dich denkst und dein Hinflezen. Du begreifst nicht, dass ich in einem Zustand bin, wo ich mich zusammennehmen und arbeiten muss, Robert. Wenn ich mit dir schlafe, bin ich immer so gelöst. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin eine tragische Schauspielerin. Innerer Spannung. Du hast doch nie mit mir geschlafen, Anna. Ich kann nur einer Sache dienen, weil ich mich ganz gebe oder gar nicht. Ist das aus einem Stück? Nein, Robert, das ist aus dem Leben. Aber wenn du keine Butter hast, Anna, das spielt doch keine Rolle. Eben. Ich weiß, was du willst, Robert. Geh nach Hause. Soll ich jetzt gehen und nie mehr zurückkommen? Das habe ich doch nicht gesagt. Aber ich komme nicht zurück. Siehst du, wie gemein du bist? Du bist gemein, Robert. Gemein. Und was soll ich tun? Wie kann ich das wissen? Nein, du bist ein unmöglicher Mensch, Robert. Ein unmöglicher. Soll ich gehen? Ich kann dir doch nichts befehlen. Und was soll ich tun? Warum kann ich nicht bei dir Kaffee trinken, Anna? Weil es ein Vorwand ist, Robert. Gut, Anna. Dann adieu. Das ist alles, was du mir zu sagen hast? Alles? Wo ist denn dein Schiffskoffer? In der Pension Elvira. Was ist denn das für eine Pension? Da ist doch ein Striptease-Lokal unten drin, nicht? Adieu, Anna. Du bist ein unmöglicher Mensch, Robert! Ein unmöglicher! Aber ich gehe meinen Weg! Den Weg der Kunst! Schreibst du mir, Robert? Nein. Nie. Die Schwüle wird unerträglich. Herr Bankkaufmann, gestern lebten Sie noch. Da standen Sie noch an Ihrer Kasse, Herr Bankkaufmann, und zählten die Banknoten. Ich habe gelächelt. Sie lächelten zurück. Und Prokurist Linsenmeier auch. Dann kam der Mann im schwarzen Nylonstrumpf. Ihr Blick, Herr Bankkaufmann, wird mir nicht aus dem Kopf gehen. Warum haben Sie ihn so angeschaut? Ich weiß. Es war Ihr Zwillingsbruder Alfred Linsenmeier. Dann fiel der Schuss. Und ich fühlte mich auf einmal als Witwe. Adieu, Herr Bankkaufmann. Gestatten Sie mir, lieber Herr Bankkaufmann, dass ich Sie noch in Ihrem Sarg einmal Robert nenne? Schlaf ruhig, Robert. Die Kasse ist wieder in guten Händen. Ende von Annas Haustheater. Ist denn was, Frau Linsenmeier? Was ist denn mit Ihnen, Frau Linsenmeier? Nichts. Fräulein Anna, wirklich nichts. Der Alfred war da. Er hat sich sein Zeuge geholt. Gott sei Dank, endlich. War kein Angriff für mich? Nein. Oh, Gott sei Dank. Setzen Sie sich. Sie sehen so angegriffen aus. Wollen Sie einen Pfannkuchen? Pfannkuchen? Ich weiß nicht, ich bin so verwirrt. Vielleicht bin ich auch schwanger. Mit einem Kind können Sie bei mir nicht wohnen. Nein, ich bin nicht schwanger. Oh, ein schwüler Wind heute. Ich bin so unglücklich. Ach, Sie, so ein junges Ding. Wollen Sie nun den Pfannkuchen? Bitte, nein. Kann ich mal telefonieren? Bitte. Danke. Ja, Anna Kramer. Ja, bitte? Ja, eigentlich wollte ich Sie bitten, Herr Vollbrecher, mir nie mehr zu sagen, dass ich einen schönen Gang habe. Aber Sie haben einen schönen Gang. Und dann wollte ich Sie fragen, Herr Vollbrecher, Sie hatten eine Andeutung über eine lange Pause nach meinem Auftritt gemacht. Ja. Es ist doch mein Recht zu wissen, wie lange dieses Schweigen dauert. Ich muss mich endlich meiner Arbeit widmen, Herr Vollbecher. Sagen wir 15 Sekunden. Aber es war doch immer von Minuten die Rede, glaube ich, Herr Vollbecher. Der ganze dritte Akt dauert ja nur 25 Minuten, mein Schatz. Ah. Ach ja. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, Herr Vollbecher. Ach, wir werden uns schon einigen, Frau Hocke, Fräulein Kramer. Auf Wiederhören. Hab ich Ihnen schon gesagt, der Schumann von der Tierhandlung will mir einen grauen Papagei andrehen. Es ist gerade ausverkauft. Ich habe dem Herrn Schumann gesagt, also hören Sie, so eine Sache lässt sich nicht in Sekunden entscheiden. Ich muss arbeiten, Frau Linsenmeier. Und mir geht es nicht gut. Kann ich warten? Bitte. Wie sehen Sie denn aus? Was ist denn mit Ihnen? Ich bin ganz schwach, Frau Linsenmeier. Ich komme nicht aus der Wanne. Da, nehmen Sie meine Hand, Fräulein Kramer, und aufstehen. Aber langsam. Ja. Danke. Es geht schon. Nee, Sie essen auch gar nicht. Aber doch. Kommen Sie, ich bringe Sie zur Couch. Nehmen Sie ein Stückchen Zucker. Danke. Der ist ja unglaublich süß. Sie sind nicht doch etwas schwanger, Fräulein Kramer? Ich glaube nicht. Ihr Herz klopft so stark. Ja, mein Herz war immer unvernünftig. Und es ist so schwül heute. So schwül. Bravo, Anna Kramer! Bravo, Kramer! Anna Kramer, beruhig, Art. So was habe ich noch nie erlebt. Oh, es ist ja eine Gratulation, Herr Kramer. So was habe ich noch nie erlebt. Fantastisch. Also so was, Theatergeschichte. Anna, das 66. Mal. Anna, bitte wieder auf die Bühne. Ein historischer Erfolg. Ja. Geniale profanes Theater, geniale profanes Theater. Phänomenal, geniale profanes Theater, geniale profanes Theater. Was haben Sie denn, Fräulein Anna? Hören Sie mich nicht? Doch, doch, Frau Linsenmeier. Geht's Ihnen besser? Ja, ja, Frau Linsenmeier. Und Sie sind wirklich nicht schwanger? Ganz bestimmt nicht, Frau Linsenmeier. Es ist ja auch ein besonders schwüler Tag heute. Ja, es ist wirklich schwül. Endlich. So, Fräulein Kramer, bitte Ihr Auftritt. Wir haben es ja neulich gründlich besprochen. Also bitte. Ja. Wie war doch der Satz? Haben Sie den Satz nicht in Ihrem Skript? Ja, Herr Intendant Vollbecher, der Satz lautet... Na? Etwas schwül heute. Finden Sie nicht, meine Herrschaft? Ja, ein schöner Satz, nicht wahr? Ja. Ein Schlüsselsatz. Also, Sie kommen von links, ja. Hier. Von links. Gehen hier vor. Bleiben stehen. Kurze Pause, schüchterner Blick. Dann kommt der Satz. Ja. Sie gehen vorne an der Rampe weiter. An der Rampe? Und nach rechts ab. Aha. So, bitte. Ja, also. Das machen wir jetzt gleich. Links. So, aufhören. Bitte. Etwas schwül heute. Wirklich ein besonders schwüler Tag. Finden Sie nicht, meine Herrschaften? Ja, das war nicht schlecht, Fräulein Kramer. Besonders die Pause. Ich meine, die Pause ist das Wichtigste. Sie war nur zu lang. Zu lang? Ja, der Satz, Fräulein Kramer, der Satz. Wozu eigentlich dieser Satz? Wen interessiert das? Das will doch niemand wissen in dieser Situation, ob es nur schwül ist oder nicht. Ja, wir streichen den Satz. Aber... Ja, ja, wir streichen ihn. Wir streichen den Satz. Jemand geht durch... In dieser spannungsgeladenen Situation... Eine interessante Frau geht durch das Zimmer mit einem wunderschönen Gang. Sie sind die zweite Hausdame, nicht mehr und nicht weniger. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass es ein Schlüsselsatz ist. Meine Damen und Herren, wir probieren die Szene noch mal von vorn. Also bitte, Auftritt. In Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Bravo, Anna Kramer. Bravo, Kramer. Anna Kramer, beruhig, Art. Oh, es ist der Halter. Gratulation, Herr Kramer. Epochal ist hier. So was habe ich noch nie nicht erwähnt. Fantastisch. Also so. Theatergeschichte. Steh wieder vor, Anna. Das 66. Mal. Anna, bitte wieder auf die Bühne. Ein historischer Erfolg. Thank you. In einer Produktion des Bayerischen Rundfunks brachten wir das Hörspiel Der Schlüsselsatz von Ludwig Ashkenazy. Die Personen und ihre Sprecher waren Anna Kramer, Helga Anders, Frau Linsemeier, Eva Feitel, Robert, ein Bankkaufmann, Hans Klarin, Vollbecher, ein Regisseur, Dieter Eppler, Frau Vollbecher, Lola Müttel, Musik, Frank Duval. Die Regie hatte Ludwig Ashkenazy. NDR 1 Nachrichten. Uhr ist es. München. Wegen Streiks in der Druckindustrie werden mehrere Zeitungen in der Bundesrepublik morgen nur in verringertem Umfang auf den Markt kommen. Die Donnerstagausgabe der Süddeutschen Zeitung erschien am Abend ohne den Anzeigenteil. Im Laufe des Tages hatte es im Verlagshaus vielfache Arbeitsniederlegungen gegeben. Auch in der Druckerei der Hamburger Morgenpost, in Schwarzenbeck, ruht seit dem Abend die Arbeit. Nach Angaben der Chefredaktion steht noch nicht fest, ob das Blatt morgen in vollem Umfang erscheinen wird. Die Redaktion versuche zumindest eine Notausgabe herauszugeben. In Schleswig-Holstein waren insgesamt 4 Verlags- und Druckhäuser von Streiks betroffen. Wegen eines Warnstreiks bei den Kieler Nachrichten ist auch das Erscheinen dieser Zeitung ungewiss. Zu Streiks war es auch bei Zeitungsbetrieben in Nordrhein-Westfalen gekommen. Hamburg. Die Bürgerschaft hat heute den Plan des Senats gebilligt, die seit Jahren umstrittenen Häuser in der Hafenstraße einer neuen Gesellschaft zu übertragen und damit der Regierung mehr Einfluss auf das alternative Wohnmodell zu ermöglichen. Die Abgeordneten der SPD-FDP-Koalition stimmten gegen CDU und GAL dafür, die Verwaltung der Gebäude der neu gegründeten Verwaltungsgesellschaft Hafenrand zu übergeben. Bisher wurden die umstrittenen Häuser von der städtischen Lawaitz-Stiftung verwaltet, die als Verpächterin der Gebäude an den Verein Hafenstraße auftrat. Berlin. Der ehemalige Terrorist Manfred Grashoff ist 3 Monate nach seiner Begnadigung und genau nach 17 Jahren Haft auf freien Fuß gesetzt worden. Das Schwurgericht Kaiserslautern hatte Grashoff 1977 wegen Polizistenmordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Vogel...